Hallo und herzlich willkommen zu Rednex Lit ein. Diesmal dabei ich, der Leander, der Nils. Hi. Hallo. Und statt Magnus, weil Magnus gerade nicht da ist, haben wir jetzt den Chris, aka Psychos Roger, dabei. Moin Moin. So, ja, übrigens, der Esel nennt sich immer zuletzt, ne? Das ist schön, dass er sich das genannt hat, ne? Ja. Also, was passiert, wenn man einfach so ungeplant ist wie wir? Ich würde sagen, ich fange mal einfach an. Dann nämlich, Battlefield hat mit dem Update, das mit dem neuen DLC zusammenkam, mit dem Franzosen-DLC, haben sie tatsächlich Änderungen hinzugefügt, die nicht wirklich genannt waren in den Patchnotes. Darunter zum Beispiel das Schrott-Austausch-Feature, wo man dann seine Schrottteile für spezielle Skins austauschen kann. Da werden aus den aktuellen Revisionen der Battle Packs oder Kisten, Skin-Kisten, werden einem dann die verschiedenen Skins ein paar Stück angeboten und die kann man dann tatsächlich auch dafür austauschen. Man kann dann seinen Schrott dafür eintauschen. Und dazu kommt dann noch zum Beispiel das kleinere, also die kleinen Ammo-Päckchen, nicht mehr Granaten auffüllen. Dementsprechend werden Gasgranaten nicht mehr so oft auftauchen auf den meisten Maps. Jedenfalls auf DICE das, denn mit den Kisten kann man es immer noch nachladen, es dauert nur ein bisschen länger. Ja, also. Ja, das wird, dann werden die, wie heißt die Map mit dem hier Wald? Geschütz? Boah, ist das nicht in der Wüste? Nee, das ist also dieses große hier Dingsgeschütz, wo du nur zwei Eingänge hast und die immer zugebumpt werden mit das, Granaten. Das gibt es zwei Stück. Es gibt einmal die Gebirge-Map, dessen Namen ich immer vergesse. Ja, die Gebirge-Map, was ist hier noch? BF1 Map Italy. Toll. Toll. Das hat uns richtig was gebracht. Die italienische Gebirgsmap heißt mit dem Geschütz. Die Map halt, ne? Ihr wisst doch alle, welche Map wir meinen. Die halt. Ja, ja. Wir wissen alle, genau, was du meinst. Wird die viel erträglicher. So, nee, das hilft mir auch nicht, wenn ich hier bei Battlefield gucke. Da steht nur kein. Ja, also, toll. Wir sollten uns besser vorbereiten, auf jeden Fall nächstes Mal. Nein, überhaupt nicht. Es ist Vorbereitung, wer braucht denn sowas? Ah, Monte Grappa heißt die. Hat's Monte Grappa, genau. Monte Grappa wird dann viel, viel angenehmer. Auf jeden Fall der eine Spot da. Ja, Monte Grappa ist es ja so, dass wir letztens in der Operations-Modus. Dem Operation-Modus, da hatten wir das Problem, dass die sich in einem der Geschütze verkämmt hatten und dann nur Brandgranaten und Gasgranaten und alles essentiell an die Ausgänge geschmissen haben. Und dann sind wir einfach nicht reingekommen. Hauptsächlich. Und das hat uns so zur Weißglut gebracht, weil wir einfach nicht rein konnten und nie genug Leute oben auf dem Geschütz zusammengekriegt haben, dass wir den Punkt übernommen haben. Irgendwann haben wir es dann doch geschafft, aber wir haben dann nicht mal Monte Grappa überstanden und sind nicht mehr in die zweite Map gekommen, bevor wir komplett verloren hatten. Ja, das wird zum Teil auch sehr schön, da die Granaten dann nicht mehr so schnell nachladen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das so viel ändern wird. Ja, aber Hoffnungen sind immer da. Und ich hoffe auch, dass die Shotguns ein bisschen genervt werden, auf jeden Fall was hier Reichweite angeht. Ja, das. Ah, das ist. Naja, ich würde mal sagen, wer will weitermachen? Wer will, wer hat noch nicht? Warte, ja. Nils! Der ist so still. Ja, irgendwer hat auch gerade Nils komplett entfernt. Was? Nee doch, da steht noch Europaspieler, ja, sehe ich gerade. Natürlich habe ich nur gerade was im Mund. Wie professionell. Also was es ist, will jetzt niemand wissen. Nein, es ist ein Keks. Ein Cookie von Subway. Oh, Schleichwerbung. Schleichwerbung. Nicht von Subway, von U-Bahn. Genau. Aus der U-Bahn. Hat er in der U-Bahn gefunden auf dem Boden. So, wer mich kennt, weiß mittlerweile, dass ich aus der Kategorie Sport oder Simulation meine Themen raussuche. So auch heute. Vielleicht interessant für die Rennfahrer unter euch. Das Logitech G29 hat mal wieder einen Preissturz erlangt. Mittlerweile ist es bei Amazon für 199 Euro zu finden. Ja, was kann das? G29. Das G29 hat eine gute Servolenkung, die gesteuert wird von drei Zahnrädern um die Achse drumherum. Das heißt, du hast eine gleichmäßige Lenkung. Vielleicht, du hast auch ein Display, wie ich, in der Zentrale des Lenkrads eine Drehzahlanzeige. Das Einzige, wo ich sagen würde, vom Nachteil her, das Lenkrad ist, du hast einfach extrem viele Knöpfe da. Für einen Einsteiger ist es das perfekte Lenkrad überhaupt, was Logitech bringen kann, meiner Meinung nach. Also du bist schon in dem Bereich Semi-Profi und Einsteiger. Also man hat mit diesem Produkt ein sehr hochqualitatives Lenkrad sich erworben. Bei dem Preis sollte man sich darüber wirklich mal Gedanken machen. Will man aber weiter in die Racer-Szene eintauchen und wirklich in die Rennsimulationen reingehen, nicht nur in die normalen Spielsimulationen, wie ich denn jetzt einfach mal zum Beispiel Spielsimulationen ansehen, ist das Lenkrad immer mal schnell an seine Grenzen gekommen. Also man kann gut eine Zeit lang wirklich in der Anlernphase mit dem Lenkrad gut auskommen, möchte man aber wirklich in die professionellere Schiene rein, muss man dann irgendwann mal sagen, ich brauche ein zweites, ich brauche ein anderes. Aber so zum Anfang, Top-Lenkrad, kann ich wirklich empfehlen. Gerade für den Preis sollte man sich darüber Gedanken machen. Ist natürlich nur, was heißt nur, es ist kompatibel mit der PlayStation und mit dem PC. Da es halt mit der PlayStation 4 supported wird, ist natürlich eine Verbindung mit der Xbox, ich nenne es mal, sehr schwierig. Es ist genau möglich, aber man muss halt, ja, es gibt Anleitungen auf dem Internet, sagen wir so. Genau, es ist also nicht so einfach wie einfach anstecken und losspielen. Da ist dann, steckt dann schon ein bisschen Tüftelei hinter. Aber es geht. Es geht, natürlich, genau. Alles klar. Ich habe gerade gedacht, mein Mikro funktioniert nicht. Nein, wir hören dich auch überhaupt nicht. Ach ja, ich habe es gerade gedacht. Oh. Sehr interessant immer. Ich würde sagen, wer macht weiter? Dann mach ich mal weiter. Und zwar, wie ist der eigentlich, Jennifer Honor? Nein, ich klau dich jetzt. Ich klau dir jetzt den Rang. Nein, sei ruhig, Mann. Ich habe noch drei Themen, Alter. Ja, da kommen wir noch ran. Wie dem auch sei. Ja, jeder weiß, der den Podcast schon mal gehört hat, ich spiele gerne For Honor. Und deswegen kommt jetzt auch erstmal was von For Honor. Und zwar die Entwickler, also Ubisoft, sagen, sie wollen den verfassungswidrigen Symbolen den Kampf, also die sagen den Kampf an. Denn sehr viele Leute haben beispielsweise jetzt, was ich gesehen habe, das SS-Symbol nachgemacht oder halt das Spastika oder generell so. Das sind eigentlich die hauptsächlichen, also aber es sind doch mehr. Für solche, die nicht das Wort Schwastige genau kennen, das nennt sich auch Hakenkreuz. Dementsprechend. Ja, okay, Hakenkreuz. Hakenkreuz. Leicht. Kreuz. Ja, sprich weiter. Genau, aber halt diese Symbole, die man nicht gerne sieht. Ich glaube, mir fällt auch gar kein anderes ein, außer diese beiden. Brüste. Für die noch andere? Brüste, ja, und Pimmel. Und natürlich. Genau, das ist. Genau, diese das natürlich. Die ja auch alle auf ihren Schilden oder Samurai. Meisten, ja. Oder Ritter. Ja, generell, aber diesen, also Leute, die dieses Symbol benutzen, ich glaube, entweder wollen die einen neuen Punkt bei den Report-Sachen hinzufügen mit hier, wie heißt das, verfassungswidriges Symbol melden, einfügen, oder sie haben es schon, weil ich habe heute noch nie gespielt. Aber genau, wenn man dann halt so einen reported und ein Ubisoft das kontrolliert und der immer noch dieses Symbol hat, dann wird er höchstwahrscheinlich gebannt sogar. Also kannst du zu Bans führen. Also, tschüss, kleiner Nazi. Genau. So ist es. Ja. Das ist scheiße. Ubisoft sagt den Nazis den Kampf an. Ja. Damals ja, die Amis, nur halt, dass Ubisoft das da ja leichter hat und am höheren Hebel sitzt. Nee, am längeren Hebel. Sehr nett. Jetzt darfst du, Chris. Oh, darf ich? Endlich? Nö. Nein, jetzt nehme ich hier. Nee, hau raus. Also, wie der Rednecks gesagt hat, ich bin neu. Ich mache sehr selten News, aber ich freue mich natürlich mit meinen Kameraden. hier zu reden über bestimmte Themen. Ich spiele sehr viel, aber bin sehr viel in Hardware verbunden. Das heißt, mein Spezialgebiet sind halt Grafikkarten, entsprechend dem ganzen Rechner um sich. Dazu habe ich mein Thema. Du sollst die News, die im Zettel stehen, lesen, ja, nicht deine Lebensgeschichte. Ja, aber es ist, darfst du dir eben mal vorstellen. Also ich darf mir doch. Ich habe ja nichts dagegen gesagt. Wie gesagt, da, bevor mich Redneck sehr gerne so unterbrochen hat, wollte ich euch zu dem Thema Intel was sagen, den Intel Ryzen 5. Wenn viele euch dafür interessieren, es ist ein Mittelklasse-Prozessor, der von AMD hergestellt wurde. Wir kennen ja alle die R7er-Reihe, die natürlich den Intel Core 7, also die höchsten High-End-Prozessoren. Du sagst, du mixt die ganze Zeit Intel und AMD. Ja. Also ich würde sagen, wir lassen das erstmal bis zum Ende, dann können wir darüber diskutieren. Oh. Und du nimmst mal was anderes. Oh. Wir sind einfach so gut organisiert heute. Ja, das ist natürlich voll gut. Ey. Ich jetzt bin ich der Typ, der Leute blamed und wegen Nils. Der wollte ja nicht hinne machen. Der wollte ja nicht herkommen. Also. Ich glaube, wir erzählen erstmal was über den Rainbow Six Patch, das Update. Ja. Und zwar, ich bin natürlich so gut vorbereitet, wie es nur gehen kann. Ich habe die News sogar vor meiner Fresse. Das ist ein. Vom Mund, Entschuldigung, vors Gesicht. Und zwar geht es um Rainbow Six. Was ändert sich mit dem heutigen Mid-Siege? Mid-Season Reinforcement. Update Notes. Laut dem, was ich hier sehr gerne lese, soll es einen Ausgleich, also ein Balance-Anpassung geben, was in dem Patch-Mode verraten wird, also die Details, wenn es rauskommt, was ja jeder weiß, ne? Gibt es immer dazu. Die Anpassung der Waffen, das heißt, im Prinzip sollen die Waffen angepasst werden, dass sie nicht mehr so extrem übelst bei Glass zum Beispiel, das beste Beispiel, ein Schuss, du bist so absolut abfuckt, das soll jetzt angepasst werden. Entsprechend werden bestimmte Waffen der HP, also der Stärke, entnommen und werden natürlich bei schwächeren Operatoren hinzugefügt. Wie bei Echo wird der Schaden auf mittlere Distanz erhöht, was davor extrem wenig war. Das heißt, du hast eigentlich so schnell down gekriegt wie Glanz mit einem Schuss aus ein paar Entfernungen, ne? Von Termit ist leichter zu kontrollieren, die Waffe, anstatt wie vorher, dass sie einfach durch den ganzen Raum schießt. Das ist auch mal sehr interessant. Den habe ich heute gespielt und habe es gemerkt. Fand ich sehr gut. Von Luzion, wie hieß die Alte, die mich immer gekillt hat, verhört hat? Cavera. Damage Drop-Off wurde optimiert. Zum Beispiel auch sehr. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was das heißt. Ja, sie haben es da tatsächlich sehr, sehr abstrakt gehalten, was eigentlich in einem Patchlog nicht so sein sollte. Deswegen ist es jetzt nicht wirklich rauszulesen, ob es besser geworden ist mit mehr Schaden oder weniger Schaden bei der Luzon. Naja, ich kann schon mal sagen, also bei der Primärwaffe, das ist ja dieses, ich glaube, Schnellschussgewehr. Diese kleine MP, diese kleine MP, die aussieht wie ein Akkuschrauber. Ja, genau, den kleinen Akkuschrauber wollten sie eigentlich buffen, den Schaden tatsächlich ein bisschen höher schrauben. Das haben sie allerdings, zumindest war es so gerüchteweise, auf jeden Fall, das haben sie nicht gemacht, das kann ich schon mal sicher bestätigen. Die Waffe haben sie auf jeden Fall nicht gebufft. Soll ich weitermachen oder wollt ihr weitermachen? Ich muss noch eine Sache reinlegen. Die Illusion ist die Pistole von ihr. Ah, okay. Das ist immer sehr gut zu wissen. Siehst du? Das erklärt auch einiges, warum wir heute nichts klauen. Das hab ich ja gefragt. Ja, das erklärt so einiges. Also für solche, die das jetzt interessiert, wir haben tatsächlich heute zusammen versucht, ein bisschen was aufzunehmen und in dem taktischen Realismus-Modus aufzunehmen. Aber irgendwie haben wir es nie geschafft, beziehungsweise Leander hat es nie geschafft, mich mit der Pistole zu downen, sondern hat mich immer direkt getötet. Nach zwei Schüssen, ja. Immer. Nach zwei Schüssen, egal aus welcher Entfernung, welchen Körperteil nach zwei Schüssen war. Und sah Rednecks im Matto. Und das hat uns irgendwann geärgert. Nach einer halben Stunde. Ja, so. Das war sehr interessant. So, gut, dann kommt das nächste, die C7E von Jack. Der Rückstoß wurde überarbeitet. Das heißt anscheinend, dass er nicht mehr so extrem nach oben zieht, wie es vorher einmal war. Darf ich da reingrätschen? Darfst du reingrätschen? Grätsch, aber bitte leicht, ne? Nicht, ja, natürlich, klar. Wir wollen ja morgen alle arbeiten. Die haben ja tatsächlich die Waffe, ich habe es schon ausprobiert. Ich weiß, was die an der Waffe gemacht haben. Sie haben den Rückstoß bearbeitet. Allerdings, sie war ja vorher mega OP. Sie hat ja sich kaum nach links oder rechts verzogen, sondern maximal nach oben und unten, leicht. Das haben sie jetzt, kaputt geupdatet nächstes Mal. Die verzieht jetzt auch beim Schuss nach links und rechts. Das ist sehr unangenehm. Das heißt, die Waffe ist beschissener geworden. Ja, richtig. Im Großen und Ganzen. Also zumindest für mein Spielziel ist sie beschissener geworden. Genau. Ja. Dann also, kommt noch... Ja, Jackal ist jetzt der neue Thermite. Sprayt einfach quer durch den Raum. Ja, genau, ja, fast. Also, na, es ist nicht so extrem. Die haben es halt schon realistisch, sag ich mal, gelassen. Aber im Vergleich zu vorher, wenn man sich schön daran gewöhnt hat und sowas, haben die den extrem nach links und rechts ausfallen lassen. Leider Gottes. Dann haben wir aber noch eine Waffe, die überarbeitet wurde. Stellt euch das vor, Rückstoß. Para 308 von Capitao. Da wurde der Rückstoß auch überarbeitet. Laut die, den News. Ist die Para das MG? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe nicht. Ich habe so gut informiert, wir haben wieder keine Ahnung. Ja, ich denke aber schon, dass es das sein sollte. Ich google das jetzt. Aber ich glaube, das ist nicht das MG. Aber es kommt dann auch eine Neuheit dazu. Und zwar kommt das Maximal Trigger Rate wurde verringert, um sehr schnelle Abfeuern zu verhindern. Wurde auch noch verbessert. Okay. Das heißt, man kann nicht mehr so schnell hintereinander schießen wie vorher. Das soll verhindert werden durch das Upgrade, weil es anscheinend bei manchen Spielern es zu OP fanden, dass man hintereinander zu schnell schießen kann. Also einige könnten es bemerkt haben, aber Leute, die eine Maus mit der Rapid-Fire-Funktion nutzen konnten, bei Twitch, Blackbeard und Glas, glaube ich, auch. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Bei Glas kannst du auch schnell hintereinander schießen. Wir konnten damit praktisch ein Sturmgewehr mit extrem viel Schaden haben. Und also bei Glas ist das gefixt. Also der hat keine. Glas ist das gefixt, aber das wurde ja bei allen gefixt. Aber vorher war es halt so, du konntest mit Blackbeard mit einer Rapid Fire Maus einfach dein ganzes Magazin wortwörtlich wegsprayen. Jo. Weil die Maus das ja für dich übernommen hat, das schnelle Klicken, und jetzt haben sie das halt. Ich finde, sie hätten bei Glass ruhig ein Magazin oder zwei mehr dazu packen können. Ja, weil wenn du da mal mit dem Scharfschützengewehr versuchst, eine Wand aufzukloppen aus der Ferne oder so zwei, drei Wände aufmachst, bist du schon mit der Munition relativ am Ende. Also, bist du schon. Das ist auch nicht dein Job, das musst du ja bedenken. Ja, ja, gut, aber irgendwo willst du ja auch mal ein bisschen sprayen oder so, sag ich mal. Oder ne, wenn die anderen Kollegen irgendwo auf der anderen Seite sind, willst du ablenken und eine freie Sicht zu schaffen, gerade bei so Holzwänden, die nicht verstärkt sind, ist das die Gelegenheit. Und ja, bin aber ich meine, da kann man dann wieder über das neue Upgrade von Glas diskutieren. Wer Rainbow Six aktiv spielt, hat es mitbekommen, denn es plagt förmlich jeden, der nicht gerne Glas spielt oder vom Glas gefunden wird. Denn ja, wie Chris schon sagt, Thermalvisier. Es ist zum Teil zum Thermalvisier geworden, ein bestimmter Bereich im Visier, das man mit Glas draufklappen kann, ist jetzt thermal. Aber nicht so thermal, dass man schwarz-weiß sieht, sondern man sieht essentiell alles blau. Und feindliche Operator sieht man komplett gelb leuchtend. Die leuchten das sogar die Wand hinter dem Operator an, sodass man, wenn man die nicht sieht, trotzdem weiß, dass da einer steht. Nein, das nicht mehr. Das wurde auch gefixt, das ist... Sicher? Ja, steht hier in dem Upgrade. Das heißt, es ist, ja, es ist ja mit dem Upgrade. Ich hab heute mit Glass gespielt und ich kann Operator nur, wie gesagt, wenn sie um die Ecke gucken, kann ich sie sehen, wenn sie aber hinter einer Wand verschwinden, kann ich sie nicht mehr durch die Wand... Nein, nicht hinter der Wand verschwinden, sondern wenn sie, sag ich, überspitzt gesagt, du hast einen Schreibtisch, dahinter liegt einer und dahinter hast du eine Wand, wo meistens die Wand dahinter auch leicht gelb angestrahlt. Nee, wurde nicht. Ich habe heute mit ihm gespielt und das war nicht so. Also es wurde nur der Operator an sich gelb angestrahlt. Okay. Aber ja, selbst das ist richtig mies, weil du kannst unterscheiden mittlerweile unter was nicht mehr relevant ist und wo der Operator ist. Also ja, vor allem mittlerweile bist du jetzt so, wenn du irgendwo dich verschanzt hast und hörst eigentlich nur noch und siehst auch Rauchgranaten fliegen, verbarrikadier dich und hoffe, dass du nicht weggemacht wirst aus dem Raum. Genau, das kommt auch noch zum Thema, weil du kannst durch Smokes gucken und zwar gerade durch. Es ist aber perfekt, du, das ist praktisch so, als würdest du gar keine Smokes sehen. Du hast den Rand des Visiers einfach nur grau, weil du mitten in der Smoke stehst, aber du siehst einfach alles perfekt halt durch diesen Thermalbereich. Und das ist genau sehr, sehr vielen Spielern ein Dorn im Auge, da Glass dadurch zu einem extremen offensiven Operator geworden ist, weil die Leute jetzt damit reinstürmen. Genau, aber es wurde ja noch was ausgeglichen, und zwar von den Waffenballons, und zwar die Visiere wurden auch noch verändert. Verkleinert, glaube ich, ne? Umfassend unter anderem eine Verkleinerung des Fadenkreuz bei Red Dot, Reflexvisier und Holovisier, um eine höhere Präzision zu bieten, weitere Änderungen in der Übersicht. Also die wurden auch verkleinert, um angeblich eine höhere Präzision zu kriegen, was ich für mein Verhältnis heute scheiße fand. Also ich treffe einen Gegner kaum noch, weil der Punkt ist beinahe kleiner als irgendwas anderes. Ja, aber an sich finde ich es persönlich gut, weil das Dreieck war auch schon relativ groß, wenn du da versuchst, hast jemanden das Dreieck extrem, ja, auf mehr als 10 Meter wegzumachen, dann hast du eigentlich fast nur Dreieck gesehen und ein paar Beine darunter. Teilweise hatte ich aber auch das Problem, muss ich sagen, also so das Update kommt mir sowohl zugute, wie aber auch teilweise hindert es mich, muss ich sagen. Ich hatte öfters mal, wo ich dann mit Bandit irgendwo hinter einer Wand gehockt habe und Pixel Peak versucht habe, war der Punkt einfach so eklatant so groß auf den Schlitz, wo ich drauf gezielt habe, wo ich mir nicht sicher war jetzt einer hinter dem Punkt oder ist da keiner hinter? Also da hat es ab und zu echt gestört, dass er so groß war. Also in dem Punkt ist das, finde ich jetzt also gut, dass das ein kleiner geworden ist, aber in anderen Dingen, wie Chris gerade jetzt auch schon sagte, habe ich das Gefühl auch, ich kann da rumsprayen, weil ich nicht mehr genug ziele oder nicht vernünftig zielen kann. Ja. Also es hat sein Gutes und sein Schlechtes, es wurde aber irgendwie noch was verbessert. Bei einigen Operator wurden zudem die Spezialfähigkeiten verbessert, um sie im Einsatz nützlicher zu machen. Doc wird um 140 HP anstatt nur 120 HP wiederhergestellt. Zum Beispiel, dass Anpassungen einen entscheidenden Unterschied in einem Feuergefecht bieten zu können. Brook wird außerdem ein zusätzliches Magazin für seine Skeletor Key Shotgun mitführen, um noch mehr Wände, Fenster oder Böden durchschießen zu können. Ja. Dazu. Redet. Ich will eure Meinung hören. Ja, also ich persönlich bin mit dem Update so ein bisschen im Konflikt, weil es ist, einerseits bringt es gute Sachen dazu, aber viele Glasspieler regen sich tatsächlich auch auf, da du durch dieses Update praktisch. Ja, es ist merkwürdig, weil Glas ist jetzt ganz plötzlich sehr, sehr stark und meiner Meinung nach auch zu stark, da es einfach. Er schmeißt in den Smoke in den Raum und wenn du nicht prefirest, hast du gar keine Chance mehr. Du musst also wirklich schon schießen auf den Eingang und dann hoffen, dass du ihn triffst und vielleicht auch tötest, aber du hast halt einfach keine Chance mehr, weil du komplett blind bist. Also da, was sie damit gemacht haben, verstehe ich jetzt nicht, wie sie das rechtfertigen wollen. Da kann ich aber nicht so, dass sie gegen Spawnpeaker handeln wollen dadurch. Ja, ursprünglich ja, aber das Problem ist ja, dass jetzt Glass einfach mehr Offensiv-Operator genutzt wird, mehr als Offensiv-Operator. Und das ist genau. Halt, ja. Aber da kann ich eine Frage, wie ich mal in den Raum werfen, die ich jetzt tatsächlich schon öfters mal ausdiskutiert habe. Hat Uplay, beziehungsweise Ubisoft, jemals einen Operator eurer Meinung rausgebracht, der instant perfekt war, der gut ausgeglichen war? Wie ist eure Meinung dazu? Nein, bis jetzt nicht. Nicht wirklich. So. Meiner Meinung nach bis jetzt nicht. Entweder hat ein Operator wirklich einen OP, also OP-Status, das heißt wie unser Glass, dass er Thermalvisier hat, dies, das, oder mit einem Schuss sogar hitten kann. Oder halt, es gibt für meine Verhältnisse Operator, die einfach von der Geschwindigkeit nice sind, aber entsprechend wiederum schwächer und vom Schaden auch wieder viel zu niedrig sind. Von den Waffenstätten her. Ich glaube, Frost und Buck, an dem wurde, ich glaube, an Frost wurde nur die Shotgun was geändert und Buck gar nichts. Doch, auch an Buck. Buck war aber eher zu schwach am Anfang. Buck war einer, der weniger genutzt wurde. Und das ist wirklich so, es ist ein Spiel in Entwicklung. Das Problem ist aber auch, es ist dadurch nicht wirklich konsistent. Das ist so, wenn du einen Operator magst, du findest jetzt zum Beispiel heraus, dass Rook ist voll dein Operator und du spielst ihn richtig gerne und plötzlich ist der dann genervt worden oder ein anderer Operator, der dich essentiell kontert oder mit dem man Rook dann leichter töten kann, ist dann zum Beispiel plötzlich gebufft worden. Also es gibt jetzt keinen direkten Konter für Rook, deswegen ist das ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Aber es ist halt so, dass es ist halt in Entwicklung konstant und es fühlt sich immer noch so ein bisschen an, als würdest du in einem Early Access Spiel sitzen, weil es einfach inkonsistent ist. Also ich muss ja sagen, ich habe das Gefühl tatsächlich, meiner Meinung nach gibt es zwei Operator, die es auf Anhieb, wie ich, gut ausbalanciert hinbekommen haben. Das finde ich einmal ist die Valkyrie und das ist Hibana. Ja, aber ob sie jetzt wirklich so perfekt ausgeglichen sind, weiß ich jetzt aber auch nicht. Also ich finde es auch nicht so. Dass du immer irgendwo was optimieren kannst, ist, glaube ich, klar. Das ist ganz bei allen. Also du musst bedenken, Valkyrie war ja auch am Anfang mit der Schrotflinte so überpowered, dass du... Ja, also es ist die realistischste Waffe des ganzen Spiels gewesen, die Spaß 12, damit, dass du einfach alles weghauen konntest. Ja, aber ich sag ja, wie ihr es gerade selber sagt, es ist in der Entwicklungsphase stetig. Die Frage, die in den Raum geworfen wurde, jetzt von den Nils, war ja, gibt es einen Spieler, der wirklich, oder gibt es einen Operator, der konstant ausgeglichen? Naja, was heißt konstant ausgeglichen? Nee, der beim Rausbringen des Operators wirklich perfekt ausgeglichen war. War es keiner. Also ich habe bis jetzt keinen gesehen, der vom Rausbringen direkt optimiert wurde. Also so optimiert war, dass er wirklich Schaden und alles so ausbalanciert ist, dass du wirklich sagen kannst, hey, yo, das ist ein perfekter Operator. Also nein. Ich glaube tatsächlich Rook und Castle. Haben wir eigentlich was an IQ geändert? Doch, auch. IQ hat ja jetzt zum Beispiel besseres so ein Scan-Ding, das ist jetzt besser und hat jetzt nochmal 20 Meter insgesamt. Auch wieder sehr krass. Die haben auch bei Jekyll was geändert, habe ich festgestellt. Ne? Du kannst zum Beispiel, wenn du oben auf einer Luke sitzt und die aufgeschossen hast, kannst du nicht mehr unten auf dem Boden die Fußspuren scannen. Du musst also schon rein und näher dran. Also ich glaube, die einzigen waren tatsächlich einige der Anfangs-Operator, das ist auch schon wieder kritisch, weil man da nicht sicher weiß. Rook hat zum Beispiel Impact-Grenades bekommen, die dann später hinzugefügt wurden, deswegen, ob man das wieder als Änderung ansieht, ist dann wieder... Ja, aber ich glaube, wir beenden das Thema mal, die Zeit wird allmählich knapp. Gucken wir auf die Uhr und wir haben noch sehr viel. Ungefähr, aber ist eigentlich ein relativ interessantes Update. Ja, es ist für meine Verhältnisse ein sehr interessantes Upgrade. Ich bin gespannt, ich verfolge es natürlich noch weiterhin für Rednecks und alles. Ich gucke mal, was so in die Tage, die Wochen, die Monate noch ein bisschen rausgebracht wird, entsprechend von Ubisoft. Und werde mich dahinter hängen, was es noch so geben wird und was es nicht geben wird. Also Verbesserungen oder Verschlechterungen an Operatoren, Karten, am Spiel selber. Der nächste. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal weiter. Und so genial wie ich war, habe ich wieder total vergessen zu gucken, wann The Surge tatsächlich erscheint. Und so wie es scheint, steht hier nirgends ein Datum. Das ist auch wieder schön, wie gut wir vorbereitet waren. Heute ist aber schlimmer als sonst. Ja, ein bisschen, aber das liegt auch daran, dass wir jetzt einfach total ungeplant waren. Also jedenfalls, wer das Spiel The Surge schon mal gesehen hat, es ist halt, man hat eine Art Exo-Rüstung an und kämpft dann sowohl gegen Roboterfeinde als auch gegen andere Menschen mit Exorüstung in einem Nahkampf. Und es sieht tatsächlich sehr interessant aus. Und da steht's. Laut dem PlayStation Store soll es tatsächlich am 16. Mai erscheinen. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Nee, nach 2 Monate. Ja, also man. Und ein bisschen weniger. Ich lese das mal einfach vor, was es hier steht. In The Search arbeiten die Spieler bei Creo, einem Konzern, der die Welt retten möchte. Allerdings verläuft der erste Arbeitstag etwas anders als erwartet. Denn nach einer Katastrophe erlangt man das Bewusstsein zurück und findet sich in einem schweren Exoskelett in einem zerstörten Abschnitt des Komplexes wieder. Durchgedrehte Roboter, wahnsinnige, technisch modifizierte Ex-Kollegen und eine Schurken-KI, alle wollen dich tot sehen. Also, was? Sehr beklopptes Sci-Fi. Könnte man sagen. Ja, ja, das klingt so ein klein wenig, könnte es an, Scheiße, wie heißt das nochmal? Ja, ich weiß ganz genau, worüber ich rede, aber ich habe den Namen gerade vergessen. Ah! Ein Horror-Game, wo du einen Hirnscan gekriegt hast und dann aufwachst, aber dann erst später erfährst, dass du selber ein Roboter bist, wobei du es eigentlich gar nicht merkst. Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß es auch nicht, was er meint. Ich guck's gerade, ich guck's mal nach. Es ist vielleicht nicht so beliebt oder nicht ja, so. Ja, aber sollten wir weiter. Ich glaube. Warte, ich hab's gleich. Okay. Cool. Soma. Soma habe ich schon davon gehört. Aber Soma habe ich nicht wirklich reingeguckt. Also, Search sieht jedenfalls sehr, sehr interessant aus. Ja, es scheint aber tatsächlich nicht so bekannt zu sein. Es ist jedenfalls von den Spieleentwicklern von Deck 13 gemacht worden oder Deck 13 Interactive. Das sind tatsächlich aus Frankfurt. Und die haben unter anderem so Spiele gemacht wie Spacehawk, Blood Knights, Moorhoon. Moorhoon kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ich glaube nicht, dass das erste Moorhoon damit gemeint ist, sondern eher das, was ich hier lese, ist das Moorhoon Tiger und Chicken für Windows und iOS. Das war 2013. Moorhoon. Die haben auch wirklich auch sowas wie Ski Resort Tycoon gemacht. Ja, aber ja. Ey. Tut mir leid, ne? Aber Moorhoon, einfach bestes Spiel forever in der Kindheit. Ja, da bist du aber auch schon ein bisschen älter als wir. Ich kenn's aber auch noch. Ich wollte gerade sagen, ich kenn's auch noch. Also. Ja, ich habe Moorhoon tatsächlich nie gespielt. Das hat mich. Alter, du hast. Ich hab's auch nie persönlich gespielt. Ich hab's halt bei Lennart gespielt meistens. Ja, aber ich bin zum Beispiel nicht früh genug ins Gaming reingekommen, dass ich Moorhoon überhaupt kennenlernen durfte. Du hättest Moorhoon mal spielen sollen, das ist das lustige Spiel. Das ist einfach nur bescheuert, Mann. Alter, meine Kindheit. Ja, oh, aber, so, würde ich sagen, gehen wir weiter. Nicht Moorhoon, das ist schon erschienen. The Search erscheint am 16. Mai 2017. Vielleicht habt ihr Bock reinzugucken. Es sieht jedenfalls sehr interessant aus. Und, Robokloppe oder so ähnlich, würde ich es mal nennen. Robokloppe, Alter. Ja, Robokloppe. Ah ja, ist klar. Und würde ich sagen, wer will, wer hat noch nicht. Alle haben. Ich übernehme. Also alle haben schon, aber ich will nochmal. Und zwar wieder zu Nintendo Switch. Ich muss sagen, ich habe nicht viel verfolgt. Faul, aber es das Spiel von Telltale Games, also Batman, Telltale Games Series, was letztes Jahr rausgekommen ist, soll es jetzt auch für die Nintendo Switch geben. Oder erscheinen. Und zwar voraussichtlich am 30. Juni dieses Jahr. Und meinerseits macht es die Switch dann doch noch viel interessanter. Wobei ich dann auch sagen kann, ich würde es mir eher auf PC holen, aber es ist für Leute, die Switch haben, bestimmt ganz nice. Ja, an sich Telltale Games könnte ich mir vorstellen, dass alle Telltale Games Spiele auch auf der Switch erscheinen, speziell es ist ja episodisch, es lässt sich auch unterwegs spielen und da die Spiele oft auch von Touch profitieren, gibt ja sowohl Konsolenversionen als auch Mobile-Versionen für verschiedene Handys oder Tablets. Und dementsprechend würde mich das tatsächlich nicht wundern, wenn davon sowohl Touch als auch von den Joy-Cons Gebrauch gemacht wird. Oder man sich halt entscheiden kann, ob man nur Touch oder nur Joy-Cons haben will. Ja, also das ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz mitgekriegt, dass Telltale Games ein Batman-Spiel gemacht haben. Ja, das war auch nicht so groß. Ich habe persönlich selber nicht dafür so viel. Ich habe nicht so viel darüber erfahren. Mensch, Deutsch wird schon wieder schwer. Ja, natürlich. Du weißt ja, dein Deutsch wird gleich bei Sitzung noch schwerer. Bestimmt. Aber mal sehen, ja, ich meine, ich würde mich jedenfalls freuen. Ich meine, wie gesagt, letzte Folge hatten wir ja schon darüber diskutiert, bevor natürlich dann kurz die Verbindung abbrach, dass die Switch tatsächlich oder vielleicht hauptsächlich durch solche Indie-Games oder auch Telltale-Games leben könnte. Halt Spiele, die zwar nicht grafisch stark sind, müssen sie auch nicht, aber nicht halt, Telltale-Games. Die man unterwegs besser spielen kann als zu Hause. Denn wenn man bedenkt, sowas wie Telltale-Games spiele ich jetzt gar nicht, aber sowas Legend of Zelda ist ein Einzelspielerspiel, da würde ich mich auch nicht so oft hinsetzen und das selber zocken. Dementsprechend unterwegs, wenn man dann gerade kein Internet hat, was unterwegs eigentlich üblich ist, kann man das dann tatsächlich zocken. Und das sind halt so Einzelspielerspiele, die dann halt auch öfters unterwegs gezockt werden. Ja, ich stelle mir jetzt richtig, wie soll ich sagen, chillig vor. So ein Telltale-Games-Spiel oder halt Racing-Player-Spiel, so unterwegs mal. Also dann mal hast du wahrscheinlich noch kein Telltale-Games-Spiel gespielt, wenn du natürlich, ich habe Telltale-Games kennst. Ich meine nicht chillig von wegen, das Spiel ist chillig, sondern das Setting, wo du das Spiel spielst, ist chillig. Du sitzt irgendwie im Zug, jetzt nicht auf einem behinderten Platz, wo du halt keinen Platz hast, aber halt auf einem schönen Platz, hast dein Nintendo Switch vor dir und spielst da, keine Ahnung, wie Zelda oder ein Telltale-Game gerade. Das ist halt, stelle ich mir schon gemütlich vor für einen unterwegs. Also wer jetzt gerade überhaupt nicht mehr mitfolgen kann bei dieser Vorstellung eines utopischen Zugs, es gibt tatsächlich verschiedene Zuganbieter neben der germanischen Bahn. Wir wollen ja keinen hier schlecht reden hier, die tatsächlich auch sehr hohen Komfort haben. Ja, ich weiß auch ganz genau, welchen du gerade denkst. Ich denke zum Beispiel an den Hamburg-Köln-Express. Den HKX. Oh, jetzt reden wir über Züge. Oh. Ja, also wir nein, Mann, Alter, jetzt wieder zurück zum Thema. Ihr schweift völlig ab, Alter. So viel sein müssen wir uns auch nicht behalten. Aber an sich, ja, HKX, toller Zug. Tom. Ja. Ich mach Züge. Ja. Oh, Alter. Zurück, sonst fange ich gleich mit Ghost Recon Wildlands an. Los. Naja, ich würde sagen, wo wir gerade bei der Switch sind, kann Leon da auch gleich weitermachen. Kann ich das? Oder kann ich sogar? Und zwar Mario Kart 8 Deluxe. Und es wurde geteasert, also warte mal. Das Spiel soll 28. April für Switch erhältlich sein. Und es wurden Auflösungen und halt Informationen zur Framerate geteasert oder geteasert, preisgegeben. Und zwar wird man das Spiel auf dem Fernseher mit 1080p Auflösung spielen und 60 Frames sogar. Und Splitscreen funktioniert sogar, aber wenn man zu viert Splitscreen macht, wird das auf 30 Frames runterdroppen. Wobei Nintendo nicht gesagt hat, wie viele Frames das im hier Konsolenmodus, also nicht im Konsolenmodus, im Handheld-Modus haben wird. Auf der TV-Version wird es 60 Frames laufen. Ja, ich gehe mal davon aus, es wird wahrscheinlich immer noch 60 haben im Handheld-Modus, da es ja dann unter, ich glaube, 27p läuft. Wahrscheinlich. Also da kann ich mir das gut vorstellen. Ich würde es auch besser finden, denn 60 Frames sind einfach schöner anzusehen. Ja, muss viele man sagen, gucken, dass ja? man. Oh, Leute, das Timing. Wenn viele sagen, dass 30 Frames und 60 Frames Unterschied machen, ich finde schon, dass man Unterschied merkt. Und zwar etwas, was mich richtig stört. Einfach so ein Mini-Ruckel reicht schon. Das ist also richtig nervig anzugucken. Es ist nicht mal wirklich merkbar. Also man kann das nicht immer definieren, aber wenn man tatsächlich, wie ich zum Beispiel, ich spiele ja gerne auf 144 Frames mindestens, da ich ja 144 Hertz Monitor habe. Und wenn ich dann schon um 60 drum bin, dann habe ich schon das Gefühl, irgendwas ruckelt. Und das ist, wenn es nur ein kleiner Unterschied ist, wie zum Beispiel von 70 auf 60 runter, fällt das nicht so sehr auf. Aber dieser Sprung ist halt signifikant, speziell von 30 auf 60. Und das fällt dann auf, wenn man dann tatsächlich wieder runtergeht auf die, auf 30 oder 60, wenn man auf etwas höherem war. Ja, hat dieser Mini-Unterschied, den man halt im Hinterkopf merkt. Oder sogar optisch sofort. Also wenn es zum Beispiel bei verschiedenen Games unterschiedlich ist, vielleicht nicht so sehr, aber wenn man in einem Game ganz plötzlich dann runtergeht, dass man dann das aus dem Dock nimmt und ganz plötzlich spielt man dann auf 30 Frames. Das wäre ziemlich drastisch. Kommt da eigentlich auch immer auf die Grafik an, ne? Also kommt auf den Rechner an sich an, wenn man runter. Das erscheint ja nicht mehr wirklich für den Rechner. Also das ist ja. Ja, ja, aber ich meine jetzt so bei den meisten Spielen oder Spieleentwickler, selbst wenn man von PS4, PS3 oder dementsprechend geht man ja von einer gewissen Grafikstärke aus. Und wenn das schon, ich sag mal, Rechner oder PCs oder Konsolen eher gesagt, ist das völlig egal. Es geht darum, wenn sobald FPS runtergeht, ist das Spiel nicht richtig ausgelastet, finde ich jetzt. Ja, es ist auch so. Es gibt natürlich die meiner Meinung nach dumme Aussage, dass 30 Frames mehr cineatischer sind oder besser wären und dass keiner 60 Frames bräuchte. Aber das denke ich, das ist wirklich nur uninformiert, denn es ist einfach so, dass wenn du Frame-Einbrüche hast, die man bei der normalen PS4 bei Just Cause 3 sehr stark merken konnte, wenn man gerade eine riesige Basis zerlegt hatte, dann hatte man eigentlich schon fast eine Diashow. Und es ist einfach unspielbar, wird es ab einem bestimmten Punkt. Ah, ja. Und es ist einfach so, es ist besser, es fühlt sich besser an, es verbessert das Gameplay zum Teil auch. Am meisten merkt man es bei Shootern, dass das einen Unterschied macht, 30 oder 60 FPS zu haben. Oder bei YouTube-Videos, wenn das Video plötzlich so flüssig ist, dass man sich kaum konzentrieren kann. Ja. Alter Verwalter, wollen wir mit dem nächsten Thema anfangen? Würde ich sagen, ne? Will Nils weitermachen? Wer will? Nee, ich will eben weitermachen. Ich will Titanfalls abhaken. Dann hau mal raus mit Titanfall. Titanfalls, ja, und zwar habe ich mich da gerade noch ein bisschen eingelesen. Ich habe ja keine andere Wahl. Und zwar Respawning Entertainment hat nun einen Blick in die Zukunft des Unternehmens und des First-Person-Shooters Titanfall 2 gewagt. Im Grundlegenden habe ich gerade gesehen, dass das Spiel noch unterstützt wird. Es wird sogar noch weiterentwickelt, sehr im Großen und Ganzen. Es werden zusätzlich Inhalte geben auf der PlayStation 4, Xbox und PC. Es wird neue Karten geben, es wird neue DLC-Inhalte geben, sowie auch weitere Waffen und Erweiterungen im Ganzen. Das ganze Ding soll im März, also es ist jetzt im März rausgekommen, aber soll weiterhin in Zukunft sogar noch erweitert werden. Das heißt, es kommen noch viel, viel mehr Waffen, Karteninhalte dazu und es soll laut der Firma soll vielleicht sogar noch an der Grafik etwas gefixt werden. Ich weiß es nicht. Ich habe es ein, zweimal gesehen oder sagen wir, ich habe es ein, zweimal gespielt bei einem Kollegen. Ich finde es nice. Aber im Großen und Ganzen fehlen mir halt die Inhalte. Es soll jetzt im Monattakten sollen jetzt neue Inhalte hinzugefügt werden, um das Spielerlebnis halt noch stärker aufzubauen als Titanfall 1. Entsprechend, um das Spiel halt erfolgreicher zu machen. Interessanter für andere Spieler, die es so ja nicht kennen, ne? So, Titanfall ist jetzt auch nicht so mein Ding. Also Titanfall, ja, speziell Titanfall 2, ich habe die Beta wirklich genossen, speziell, weil ich konstant einfach durch die Gegend geschwungen bin mit dem Enterhaken, aber ich habe es mir dann auch nicht gekauft, weil es unglücklicherweise auch genau zwischen Infinite Warfare und Battlefield 1 gelegt wurde, da hätte ich mir persönlich eher gewünscht, dass sie da sich einen anderen Release-Zeitraum gesucht hätten. Denn das war der unglücklichste Zeitpunkt überhaupt. Ja, leider Gottes war es der ungünstigste Zeitpunkt. Im Problem dazu ist ja auch noch, das Spiel ist ja aus der Entwicklung gekommen und war ja im Großen und Ganzen, also ich habe sehr viel Feedback darüber gehört und ich habe teilweise auch Titanfall-Spieler mal gefragt. Also ich kenne ein paar, die es wirklich gezockt haben, das erste. Und es fehlt einfach was. Ich meine, Titanfall 1 war sehr gut. Titanfall 2 ist das halt so wie noch in Kindern schon, wie bei Rambo. Das ist halt das Problem, dass jetzt sehr viel nachgeschüttet wird an Inhalten, die grundlegend eigentlich schon da sein sollten. Ja, auch das, aber es ist dann tatsächlich ein Nischenspiel. Also es ist ja nicht wirklich für eine große Audienz. Rainbow ist ja nicht ein Run-and-Gun-Spiel wie Call of Duty oder Battlefield, wo du halt wirklich nur schießen kannst. Wenn du in Rainbow einfach reinrennst, dann wirst du oft umgemäht. Du brauchst halt wirklich gute Taktiken, du musst das Spiel wirklich lernen, viel Zeit reinstecken. ist es jetzt nicht viel Zeit in Level oder auf dem Niveau von WoW oder irgendwelchen anderen MMORPGs, aber es ist halt viel Zeit und es ist kein Standard-Shooter. Und dasselbe ist es auch bei Titanfall. Es ist halt kein Standard-Shooter, es ist jetzt wirklich ein Spiel, wo du aufpassen musst. Du kannst dann nicht einfach als Call of Duty-Spieler reingehen und dann sagen, hey, ich spiele jetzt das, denn dann wirst du einfach weggeklopft werden, sowohl von Titans als auch von Spielern, denn es ist einfach sehr vertikal, das Movement. Und es ist auch ein ganz anderes Spiel. Aber was ich gerade noch gelesen habe, weil ich ja so gut vorbereitet bin. Also für solche, die es nicht wissen, wir haben tatsächlich, ich glaube, 5 Minuten vor Anfang des Podcasts entschieden, dass Magnus fehlt. Vielleicht hat der Chris ja Bock und Chris hat ja Bock. Also ja, seid ihr ja voll vorbereitet, sind wir alle. Ja, wie immer. Chris hat ja Bock, ja. Ja, ich hab Bock und mir macht das ja auch Spaß so. Ich suche mir bloß nächstes Mal Themen aus. Wir haben dir jetzt ein paar Themen zugeschoben. Genau, deswegen bin ich so übelst unvorbereitet. Das Ryzen-Thema gleich ist auch so ein unvorbereitetes Ding, deswegen nicht wundern. Na, da können wir ja durchmachen. Das, ja, aber wenn ich mich da mal kurz verplapper, also nicht böse sein, wie gesagt, ich wurde reingeschmissen. Aber zu Titanfall 2, ich habe es gerade nochmal gelesen, es gibt eine Free-to-Play-Version, soll rauskommen, und zwar wird das erstellt von der Firma Nexon in Korea, mit Korea zusammen, soll es eine Free-to-Play-Titel geben. Die Veröffentlichung ist natürlich streng geheim und wird natürlich nicht verraten. Das war jetzt wirklich Korea oder Konami? Korea, steht hier, Korea. Es okay, soll mit der Korea. Firma Nexon und Korea zusammen ein, ich weiß nicht, wie man auf so einen Namen kommt, ist mir auch völlig Latte. Soll es einen Free-to-Play-Titel geben, was aber momentan nicht in der Veröffentlichung steht, da es wahrscheinlich noch in Bearbeitung ist und man sich natürlich, wie man es auch kennt, gerüchtenweise immer sehr vorsichtig ist mit, was man dazu sagt. Kannst du nicht sagen? Das ja? Also das ist schon wieder so Free-to-Play-Titel immer für den Osten. Wenn man guckt, Halo Online, das war ja Free-to-Play-Halo, war auch nur in Russland erhältlich. Call of Duty Online ist nur in China erhältlich. Das ist ja, deswegen sage ich ja. Gute Spiele. Das muss man ja, deswegen sage ich ja, ich bin immer so vorsichtig, was ich gerade lese. Also das, was ich jetzt gerade gelesen habe mit Free-to-Play-Titel, gucke ich mir noch weiterhin an, wie bei Rambo. Ich verfolge das mal ein bisschen und gucke mal, ob es für Deutschland erhältlich sein sollte oder halt nicht. Das entspricht natürlich den Machern. Und die Frage ist natürlich auch im Großen und Ganzen, wann oder ob das überhaupt in Deutschland erhältlich ist oder wann die Entwicklung dieses Free-to-Play-Spiels beendet ist. Ne? Das ist natürlich auch die große Frage. Ja. Also, ja, würde ich sagen, gehen wir weiter. Dann hau ich nochmal was raus, nämlich die PlayStation 3. Fast jeder kennt sie. Am Anfang ihrer Lebenszeit beim ersten Release sehr verhasst aufgrund des hohen Preises. Aber inzwischen auch eine sehr hoch angesehene Konsole. Die wird nicht mehr produziert. Die Produktion endet bald schon. Und dementsprechend wird man dann, wenn die letzten PS3-Systeme von den Läden gekauft wurden, keine neuen PS3-Systeme mehr finden. Und ja. Ich frage es dann, hört damit auch die Spieleproduktion auf oder läuft es dann wie mit FIFA und der PS2 ab, dass dafür immer noch Spiele erscheinen? Denn momentan erscheinen auch sehr viele japanische Games, die nicht so groß sind im Westen auf der PS3. Und deswegen hat die PS3 tatsächlich auch noch viele, viele Spieler. Ja, ich muss sagen, ich persönlich habe sogar eine PS3 zu Hause. Ja, ich habe keine mehr, die habe ich damals verkauft, um mir eine PS4 zu kaufen. Ach, du warst dumm. Das ist, die PS3 ist echt was Gutes. Ich hole mir zwar auch die PS4, aber die PS3 bleibt bei mir auf jeden Fall stehen. Einfach, weil sie ist geil. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so viele Spiele da drauf, aber ich hole mir demnächst auch eine, also zusammen rechnen halt eine PS4 und dann wird das schon gehen. Ich muss aber sagen, es könnte der gleiche Absturz kommen wie damals mit der PS2. Als es die zweite Nachfolgegeneration gab, ist die PS2 ausgestorben. Und es gibt ja schon so leichte Lichtblicke von der PS5. Und ich denke, sobald es dann offiziell ist, dass die PS5 in den Startlöchern steht, wird die PS3 einfach wie die 2 relativ schnell doch dann vom Markt verschwinden. Sowohl ja, mit Spielen, sowohl mit Spielen wie auch Ersatzteile und Konsole. Ja, denke. Aber persönlich musst du bedenken, das könnte auch sein, dass es eine Art Legacy-Konsole wird wie die NES oder die N64, die ja auch noch heute viel gespielt werden und wofür du tatsächlich sehr viele Ersatzteile auch findest, auch wenn alle davon, also nicht alle davon ja, aber ich bin nicht, tatsächlich nicht davon überzeugt, dass die PS3 genau das geschafft hat, weil meines Erachtens nach ist die PS4 auch verdammt gut und hat auch ihre Vorteile und ist, wenn man sie einzeln betrachtet, auch wenn man sagt, wow, sie ist der Mega, der Burner, wir sind einfach in einem Zeitalter, würde ich sagen, wo du nicht mehr wirklich so drauf plädieren kannst und sagen kannst, das ist jetzt eine legendäre Spielkonsole, dafür wird es immer was geben. Ich bin mir nicht sicher, dass das PS3 wirklich geschafft hat. Nein, du musst bedenken, nee. Die PS3 hat etwas, das für Konsolen, speziell die neue Generation, etwas sehr Seltenes ist, nämlich gratis Multiplayer. Du musst nicht zahlen, um online zu spielen und das könnte die PS3 tatsächlich noch sehr, sehr lange am Leben halten. Ja, aber das Problem ist, in dieser Generation, wie er es ja schon sagt, ist, wir leben in einem Zeitalter, was sehr, sehr schnell funktioniert und in diesem Zeitalter geht es oder mehr oder weniger darum, wer hat die höchste Leistung? Wer kann am besten streamen? Wer kann am besten Spiele rausbringen mit der besten Leistung? Und da wird die PS3 leider auch untergehen, auch wenn sie dieses Free-to-Play hat, was du ja sagst, also free, dass man free spielen kann, ist den meisten dann auch egal, weil sie haben sowieso das Geld übrig. Denen ist das auch egal. Und das ist leider so momentan das Problem, dass sehr, sehr viele Spiele so, ich werde es jetzt verdammt nochmal falsch aussprechen. Wartet. Horizon Zero Dawn. Ist zum Beispiel richtig. Ach, tatsächlich war richtig. Gut. Achso, liebe Leute, deswegen jetzt alle sagen richtig, ich habe es wohl falsch ausgesprochen. zu meinen Beachtens. Aber es ist genauso wie dieses Spiel. Dieses Spiel verläuft auf die PS4 und ist standardmäßig sehr hoch gekauft, weil es ein Spiel ist, was sehr gepriesen wurde und was natürlich die Verkäufe momentan extrem hochnagelt, besonders bei der PS4. Ja, es kommen momentan Titel sehr stark raus, die für PS4 sind. Und auch sehr gute. Ja, du musst bedenken, aber auch, es kommen auch nicht wirklich jetzt Multiplayer-Titel, die exklusiv für die PS4 sind, raus und dementsprechend staubt meine PS4 zum Beispiel ein. Die einzigen Spiele, die mich jetzt interessieren würden, wären Death Stranding und das Spider-Man, was demnächst kommt. Aber das Spider-Man ist ein Singleplayer-Spiel oder wird eins sein. Deshalb muss ich da zum Beispiel auch nicht online spielen, beziehungsweise der Sony Geld in Rachen stecken, um online spielen zu können. Und Death Stranding erscheint auch auf PC, deshalb, gebe Sony da jedenfalls kein Geld und das wird wahrscheinlich bei vielen auch so ablaufen, dass sie langsam zum PC wechseln, weil es ihnen inzwischen reicht, jedes Jahr 60€ zu zahlen, nur um online spielen zu können, auf einer Leitung, die sie bereits bezahlt haben. Ja, der Nils hat recht. Ich glaube, Rednecks, wir sollten einen kleinen Cut machen. Wir müssen es sogar. Das bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben noch was zu erledigen. Naja, wir haben noch Zeit. Du musst bedenken, das dauert noch eine Weile, bis wir das zu erledigen haben. Das kannst du ja eh jetzt rausschneiden, gleich die Idee, was wir jetzt gerade geredet haben. Nichts wird hier rausgeschnitten, alles live. Alles live, alles so voll Idioten. gut, wenn wir dann noch Zeit haben, dann schnapp ich mir. Dann schnapp ich mir nochmal das Redezepter und ich reserviere mir das nach dem Robot. Weiß ich glaube, nach der Sitzung habe ich noch ein Thema und das wird Ghost Recon Wildlands sein. So, jetzt erstmal mein Zepter. Ich verführe euch in die Landwirtschaftssimulation, nämlich Catland Crops. Ja, ich weiß, oh Gott, jeder, einige wird das wahrscheinlich auch sagen. Warum ist das so interessant, jetzt tatsächlich aufzufassen? Es gibt doch so viele Landwirtschaftssimulatoren, Spiele. Beste Beispiel ist Landwirtschaftssimulator 17. Das ist von, jetzt scheiße, weiß ich nicht, wer der Hersteller ist, verdammt, das, was, glaube ich, am besten, wie ich, der Marktführer ist. Und warum kommt jetzt Cattle and Crops raus? Ja, Cattle and Crops ist ein Simulationsspiel, was tatsächlich in Bremen entwickelt ist, von den Masterbrain Bytes Studios. Was fraglich ist, ist tatsächlich, das Spiel gibt es noch nicht in Deutsch. Das Spiel hat keinen deutschen Titel, kommt aber aus Deutschland. Warum machen sie das? Das ist, ja, muss man sich tatsächlich die Frage stellen. Sie sind dabei, eine deutsche Synchronisation zu erstellen. Das gleiche ist, wenn sie die gewissen Absatzsummen kriegen für das Spiel, wollen sie auch andere Sprachen noch einbauen. Das befindet sich das Spiel gerade in der Alpha. Und was macht da, wo ist da der Unterschied zwischen den anderen Farming Simulator Spielen? Ganz einfach, der große Unterschied tatsächlich bei dem Spiel ist, dass die gehen viel, viel mehr aufs Detail ein von den einzelnen Traktoren, von den Anhängern. Also wenn man wirklich mal im Traktor sitzt, sieht man einen Schaltknüppel hier, kann man da ein bisschen dran rumspielen und Knüppel rumspielen. Ja, sehr witzig. Total erwachsen wieder, das ist. Also hier ist wirklich der Augenmerk viel, viel mehr drauf gelegt auf Detail der Maschine, gar nicht wie ich auf die landwirtschaftliche Arbeit, würde ich tatsächlich sagen, oder auch die Umgebung, die ist standardmäßig wie bei vielen anderen Landwirtschaftssimulatoren auch. Der große Punkt, wo dieses raussticht aus Bremen, ist wirklich das Detail zu den Maschinen. Mal gucken, es ist geplant für Ende des Jahres, in dem Zeitraum Oktober. Und ja, würde ich sagen, wer Interesse daran hat, wie ich mal mehr ins Detail auf die Maschinen einzugehen, anstatt nur auf die Arbeit, könnte das tatsächlich das neue Landwirtschaftssimulator-Spiel werden. Jo, ja. Dann übernehme ich den Stab. Nein, ich bin dran. Rein ein Widerworte. Und zwar. Nimm den Stab in die Hand. Aber. Ja, Andy, okay. Weiter. Wir sind wieder so erwachsen. Okay, ja, wir haben, letztes Mal oder vorletztes Mal haben wir über Dead by Daylight geredet und haben dabei ein anderes Spiel erwähnt, und zwar Friday the 13th, The Game. Und es wird auf ihrem Seite steht, dass dieses Spiel voraussichtlich Anfang dieses Jahres eigentlich rauskommen sollte, also sollte es bald rauskommen. Und nachdem ich einen Trailer gesehen habe, der einfach nur The Killer, also The Game, also Friday the 13th Game, The Game Killer Trailer heißt, wo Jason öfters mal einfach ein Survivor niedermetzelt. Öfters? Hallo? Nur? Nur? Das Video hat also nur davon. Habe ich mir gedacht, dieses Spiel sieht geil aus. Ich werde es mir vielleicht holen. Und zwar, jetzt natürlich wird wahrscheinlich von Nils kommen, hat keine Chance auf Survivor. Das stimmt nicht ganz. Man das habe ich nicht Jason gesagt. Ja, man kann ihn ärgern, aber im Großen und Ganzen. Nicht ärgern, man kann ihn töten. Ja. Man kann ihn töten, man kann gewinnen. Und ich meine sogar, bei einem, ich habe mal ein Video gesehen zur Alpha, habe ich gesehen, dass Jason hat sehr, sehr, sehr hohe Cooldowns auf seinen Fähigkeiten, die ihn teleportieren oder sonstiges machen. Wirklich Minuten-Cooldowns. Also man hat wirklich eine Chance, wenn man sich schlau anstellt. Und dann ist es außerdem ein Spiel, was man halt eher so wirklich zum Spiel Spaß hat. Du hast die Chance eigentlich nur so lange, wie derjenige, der den Killer spielt, einfinden muss. Sobald er wirklich das begriffen hat, wie der Killer funktioniert, hast du als Mate eigentlich gar keine Chance mehr. Das ist mein Eindruck vom Spiel. Aber du musst bedenken, wir haben das Spiel einerseits nicht gesehen, andererseits könnte man das aber auch bei Dead by Daylight argumentieren, dass wenn der Killer sich einmal eingefunden hat, du einfach keine Chance hast als Mate. Und ich würde sagen, erstmal warten wir, bis das Spiel erscheint, bevor wir tatsächlich irgendwelche Meinungen bilden. Und diese naja, aber die Beta konnte man ja schon spielen. Alpha. Beta gab es schon. Also es ist noch die Alpha, aber... Beta gab es schon. Doch, Beta gab es schon. Ich glaube schon, dass das Spiel da eine eigene Art ist zu balancen hat. Bis auf, dass es halt vier Personen sind, die versuchen, vor einem Killer zu flüchten, ist wahrscheinlich nichts wirklich gemeinsam mit Dead by Daylight. Und, ich glaube, du kannst doch die Lobby größer machen, dass es noch nicht mal vier Leute sind, die vor dem Killer abhauen. Also, geil, reden wir jetzt über Dead by Daylight? Es ist so ein Mix zwischen beiden, weil die wirklich stark in der Konkurrenz stehen oder beziehungsweise stark der Vergleich zwischen beiden gezogen wird. Deswegen sind wir gerade bei beiden angeschaut. Also ich persönlich bin der Meinung, wir sollten erstmal warten und dann sehen wir das nachher, denn es ist wahrscheinlich anders gebalanced als Dead by Daylight, wo du zum Beispiel gar nicht gegen den Killer gehen kannst. Aber bei beiden muss man halt vorsichtig sein und halt taktisch arbeiten. Wenn man was heißt gar nicht gegen den Killer gehen bei Dead by Daylight? Bei Dead by Daylight kannst du den Killer halt viel mehr juken und viel mehr beeinträchtigen in seiner Bewegung. Das Einzige, meiner Meinung nach, was du bei Freitag den 13. hast, ist, du kannst den Killer töten. So, das ist aber auch deine, ist eine Win-Win beziehungsweise eine 50-50-Situation. Entweder tötest du ihn oder er klatscht dich weg. Bei Dead by Daylight hast du immer noch die Möglichkeit, A, muss er dich zweimal anhitten, B, kannst du aber so viel den Killer beeinflussen mit, du blendest ihn, dann ist seine Standzeit länger, du wirfst eine Palette genau, wenn er in dem Moment vorkommt, du läufst einfach immer wieder um einen Gegenstand. So, den Gegenstand zum Beispiel hast du wirklich bei Freitag der 13. auf der Map nicht wirklich. Also du hast bei Dead by Daylight meiner Meinung nach viel mehr Möglichkeiten, den Killer zu beeinflussen, als bei Freitag der 13. Weil du bei Freitag der 13., gut, das mit dem Juken, das ist so eine Sache, aber du kannst, erstens, du kannst dich wehren, wenn er dich hat. Du kannst immer noch wehren. Er muss eine Zeit lang dich halten und gegen irgendeinen Gegenstand benutzen. Aber du hast halt diese Chance, noch freizukommen. Und ich meine, er braucht auch, um dich wirklich vollkommen zu töten, auch mehrere Treffer, wenn er dich gerade nicht grabbt. Also, ja. Naja, aber beste Beispiel ist ja, wenn er zum Beispiel, wenn du es als Überlebender geschafft hast, das Auto fahrtüchtig zu machen. Oh Mann. Und du fährst mit dem Ding los. Kann er sich natürlich genau vor den Auto porten, wenn du genau gegen ihn klatscht, bist du quasi schon einmal angehittet, dann brauche er dich nur noch nehmen und zerreißt dich in der Luft. Also, ich denke mal, wir beenden das Thema mal, weil wir quatschen euch beide fest ohne Ende. Ja, wir haben da noch nichts gespielt, dementsprechend würde ich sagen, bevor wir da irgendwelche Schlüsse ziehen, die am Ende vielleicht doch nicht stimmen würden, würde ich sagen, warten wir, gucken uns das an oder spielen es. Und dann können wir nochmal darüber reden, weil klar, man hat weniger Möglichkeiten, den Killer zu wehren, aber man hat auch drastischere Möglichkeiten überhaupt an sich. Und dementsprechend, ja, also es wird spannend. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir weiter, denn ich habe tatsächlich noch was, bevor wir hier gehen. Nee, ich habe gleich auch noch was, was Interessantes. Zu Ghost Recon Wildlands. Cyberpunk 2077. Davon hat wahrscheinlich schon eigentlich fast jeder was gehört. Bisher war es nur ein knapper Trailer, tatsächlich. Und es soll auch Ende 2017 bis Anfang 2018 erscheinen. Und CD Projekt Red erwartet tatsächlich, dass es ein größerer Erfolg wird als The Witcher 3. Und das wäre schon sehr, sehr krass. Denn The Witcher 3 wurde sehr oft verkauft. So gut wie ich vorbereitet bin, weiß ich natürlich nicht, wie oft. und ja, also es ist. Witcher 3 ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel und allein CD Projekt Red ist eine Firma, die mit einer. Es ist praktisch schon so, als würden sie mit einer Art Kodex handeln. Sie machen bestimmte Dinge einfach nicht, die bei anderen Firmen schon Standard sind, wie Microtransactions. DLCs sind bei ihnen gratis, nur sowas wie Expansion-Pakete, wie eine neue, ganz neue Story praktisch, kosten was. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die meinen, man sollte dieser Firma einfach nur Geld entgegenwerfen, nur weil sie existiert und so handelt, wie sie handeln. Das sollte man bei keiner Firma machen, aber ich meine, verdient hätten sie es auf jeden Fall. Dann ist es eine sehr, also wirklich sehr gute Firma, denn wenn man bedenkt, ich habe The Witcher 3 am PC, habe kein einziges Update installiert wegen den Mods und es ist, bin bisher keinem einzigen Bug begegnet. Und das ist was, das hast du heutzutage nicht. Das ist also nicht bei vielen Spielen. Und das ist wirklich, es ist eine sehr coole Firma und es wäre auch nicht verwunderlich, wenn Cyberpunk tatsächlich den Erfolg von The Witcher übertrifft. Wobei man sagen muss, anhand des Bildes würde ich behaupten, FSK 18. Ja, ich meine, Leute abgemettelt, Schießereien, Waffen, also ich glaube schon, dass das FSK 18 wird, ganz klar. Ja, okay. Oh. War bei Witcher ja auch da. Ja, wie gesagt, ich kenn's nicht, deswegen frage ich nach. Alles klar. Na, also fertig? Genau gesehen kennt's ja keiner, weil man hat bisher nur einen Trailer gesehen. Voll. Daraus kann man einige Schlüsse ziehen, aber es ist halt nichts, der wirklich bestätigt. Aber ja, es könnte schon mit dem Erfolg, es wird wahrscheinlich auf den Erfolg von The Witcher aufbauen, da jetzt fast jeder CD Projekt Red kennt durch The Witcher. Und wenn die dann noch ein Spiel raushauen, dann wird ganz klar auf jeden Fall sehr großer Rubel darum entstehen. Ah, das denke ich aber auch. Ja. Und weil der Chris jetzt so ungeduldig ist, würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Willst du das erklären oder soll ich das erklären? Nee, ich will was zu Ghost Recon mal eben sagen. So, ich habe was Interessantes sogar gelesen. Ja, Ghost Recon Wildlands ist ja. Ja, stell das doch vor. Unglaublich. Das war Ghost Recon Wildlands ist ja aus der Beta endlich rausgekommen und ist ja natürlich in den Läden und kann man kaufen. Es ist das erfolgreichste Spiel momentan, was auf dem Markt ist, mit Milliarden an Verkäufen. Ganz komischerweise. Ist das ja, willst du mich unterbrechen, dann sag's jetzt. Naja, Milliarden umgangssprachlich. Millionen. Also es sind, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz gelesen, es ist umgangssprachlich sehr schwer momentan in den Nachrichten zu erkennen. Sie schreiben Millionen. Was heißt, ist einfach nur, dass es ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel ist. Es ist das erfolgreichste, was momentan rausgekommen ist, weil es eine Open-Air-World ist. Das heißt, wie wir es ja alle kennen, wir mögen ja freies Laufen und nicht immer dieses musst irgendwo hingehen oder an der Karte eingezwängt zu werden. Es ist ja ätzend auf Dauer. Ghost Recon Wildlands ist ja mit einem Vierertrupp und kann sich natürlich nach Mission bewegen oder auch Nebenmission machen. Sehr erfrischendes Spiel, das Skilling-System ist auch ziemlich speziell wie die Ausrüstungsweise. Aber ich habe den größten Hammer gerade gefunden und das muss ich sagen. Die bolivianische Regierung hat sich beschwert über das Spiel. Da haben wir tatsächlich letztes Mal schon drüber geredet. Das ist ja wieder so ein kritisches Thema mit Ländern, die sich gegen Spiele stellen, weil die Länder schlecht dastehen. Da ja, und zwar drüber diskutiert. Das haben wir letzten Podcast haben wir das politisch gesehen, bei so einer Sache müsste sich Deutschland bei jedem zweiten Spiel Shooter-Spiel beschweren. Ja, und das ist immer dieses ganz, ganz große Problem. Ich habe es gerade gelesen, muss ich ehrlich sagen, ich muss noch meinen Kollegen dazu mal befragen. Ich spiele es ja, wie gesagt, auch, aber es ist halt die Darstellung des Landes nicht einverstanden. Ja, wobei das fähig fraglich ist. Also, da haben wir schon tief drüber diskutiert und wir sind uns, ja. Ihr seid euch einig, in was für einem Punkt. Das ist fair. Relativ ist, unsinnig, denn warum beschwert sich ein Land über ein Spiel, während andere Länder größere Probleme haben? Richtig, genau. Worum es mir geht, ist nicht, dass die Beschwerde an sich. Es geht mir darum, dass dieser, sagen wir mal, Popons einen Zwischenfall in der politischen Ebene gebracht hat, sogar jetzt schon, weil das vor das Gericht gelaufen ist. Weil momentan. Das Problem so groß, dass die Regierung sagt, dass dieses Land, also das Land an sich sagt, unser Land wird falsch dargestellt. Unser Land wird so dargestellt, dass wir nur auf Drogen, Korruption und alles andere es durchgehen lassen und wirklich so gekauft werden. Und jetzt momentan bekriegen sich die Deutsche wie auch andere diplomatischen Regierungen miteinander, weil dieses Spiel halt dieses veräußert. Ne? Und die Regierung sagt, nö, das tun wir nicht. Ja, das ist wieder, ich meine, wie gesagt, letztes Mal schon, das muss ja dann so sein, irgendwie sitzen die da und drehen die nur Däumchen, denn guckt man rüber zu Battlefield 4 oder Battlefield 3 oder schon Bad Company, ja. Da stehen Russland und China, stehen alle böse da und die beschweren sich ja auch nicht. Die haben ja auch genug zu tun, dass sie da keine Zeit für haben und sich denken, das ist ein Spiel, das ist uns egal. Und ich meine, da denke ich mir wirklich so, was ist denn da in Bolivien los, dass die da sitzen und, das stellt uns schlecht dar. Ja, oder die Länder haben halt gesagt, die es vorher betroffen haben, ja, mein Gott, wenn ich halt die Wahrheit erzähle, dann können wir es halt nicht leugnen. Ja, aber an sich auch, ich meine, es kam auch erst, als das Spiel tatsächlich erschienen ist. Es war nicht in der Alpha oder der Beta, es erst, als das Spiel raus war und klar war, richtig. Oh, das ist ein Hit. Aber auf jeden Fall war das einfach nur, weil ich es gerade interessanterweise gelesen habe und ein bisschen rumgeklickt habe, wollte ich das dazu führen. Ich wusste ja nicht, dass ihr das gemacht habt. Ja, hättest du meinen letzten Podcast gehört. So, ja, ich bin jetzt öfters dabei. Das werde ich auch, glaube ich, bleiben, weil es macht mir sehr viel Spaß, mit euch zu diskutieren über gewisse Themen. Das heißt, wenn ihr das habt, hake ich dieses Thema sofort ab und gehe zu deinem letzten Thema, bevor wir gleich unser spezielles Thema haben. Und die Frage ist, willst du oder ich? Ja, ich mach das mal, denn... Macht's gemeinsam. Ja, machen wir es gemeinsam. Ich fange erstmal an. Es sind nämlich tatsächlich Ryzen 5-Reihe wurde endlich angekündigt und diese ist tatsächlich viel interessanter für die normalen Gamer, die zum Beispiel nicht Content produzieren wollen. Denn darunter sind nämlich auch 4-Kern-Prozessoren, die unter anderem wieder mal Intel stark unterbieten. Wenn man jetzt anguckt, den 16000X, ich ziehe jetzt mal einfach nur ein paar raus, der 6 Kerne hat, beziehungsweise 12 logische Kerne, hat 3,6 bis 4 Gigahertz, was schon sehr viel ist, bei tatsächlich nur 95 Watt und 250 US-Dollar, was sehr günstig ist, also wirklich günstig für eine 6-Kern-CPU. Bedenkt man etwas, meine CPU, die ungefähr dasselbe hat, hat 800 Euro gekostet und das vor nur ein paar Monaten. Und dann noch den 15000X, der dann 4 Kerne und 8 logische Kerne hat, also 8 Threads, läuft auf 3,5 bis 3,7 Gigahertz. Das ist natürlich auch übertaktbar über das hinaus, wenn man das Kühlpotenzial hat. Läuft bei 65 Watt und kostet dann nicht mal mehr 200, sondern 190 US-Dollar. Also, aber da. Ja. Also, dazu muss man aber auch sagen, er hat die schönen Vorteile diesen Razer vorgestellt. Ich dagegen bin das negative Fall, glaube ich, gerade in dem Punkt. AMD, also ich habe mich sehr, sehr viel mit Ryzen beschäftigt. Die 7er, die 5er Reihe mittlerweile auch schon. Und Rednex, was du sagst, hört sich ja schön und gut an. Aber AMD hat auch leider Bugs veröffentlicht oder auch gesagt, das stimmt. Die Ryzen 5-Reihe, genauso wie die Ryzen 7-Reihe, haben leider Probleme mit dem Benchmark, das heißt mit gewissen Spielen. Das heißt einfach, sie sind noch nicht dafür ausgelegt. Die Kerne an sich bieten diese Leistung. In den Anwendungen sind sie stärker als die Intel-CPUs, das ist klar im Vorteil. Probleme ist bei den Spielen, weil die meisten Spiele gar nicht für diese rein ausgelegt sind und müssen erstmal gepatcht und angepasst werden, weil die Kerne sich untereinander, wie gesagt, nicht vernünftig miteinander kommunizieren und nicht wissen, was sie voneinander sollen. Das hat AMD eingeräumt und das habe ich sogar gelesen. Das ist das große Problem. Die ganzen Boards und die Intel-Reihen müssen noch gefixt und alles gefixt werden und auch vernünftig hergestellt werden, weil das Problem einfach entsteht, dass Frame-Einbrüche bei den meisten Spielen sehr oft vorkommen. Es ist tatsächlich noch nicht optimiert genug, aber es ist auch ein neues Produkt. Ja, deswegen... Willst du eben? Ja, deswegen sage ich ja, der Rednex, diese natürlich besten CPUs momentan von dem Preis-Leistungs-Verhältnis, Ampris ist auch völlig richtig. Man muss aber auch bedenken, man sollte ein bisschen warten, bis das alles gefixt und gepatcht ist und vernünftig läuft. Ansonsten kann man sich mit einem AMD, der momentan der 5. Generation, man kann Geld sparen, man hat entsprechend gute Leistungen, besonders in der Anwendung höher als Intel selber. Bloß mit den Spielen sollte man noch nicht so die hohen Erwartungen haben, weil im Endeffekt kann das ganz böse nach hinten losgehen. Ja, also, ja, es ist günstig, aber es hat halt seine Nachteile. Ich meine, bis da wirklich was geupdatet wird oder beziehungsweise optimiert wird, wird man da auch nicht so viel sagen können. Es könnte sein, dass die 5er tatsächlich jetzt besser dran sind als die 7er, die ja später erscheinen. Aber mal sehen, ne? Da werden wir demnächst immer wieder mal drauf gucken. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt erstmal zum Free Talk, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, springen wir darüber. Ich sag's im Vorfeld schon mal, nicht, dass Redneck sich nichts Podcast beschert. Ich werde mich mehr mit Hardware befassen, das heißt Grafikkarten. Wen das interessiert, wenn nicht, müsst ihr es sagen. Entsprechend Rednecks wird es mir dann sagen. Ansonsten spezialisiere ich mich auf ein anderes Gebiet. Aber ansonsten ist eher Hardware meine Sache und werde natürlich das mit den Ryzen weiterverfolgen. Und interessant werden die Dreierreihen. Hast du schon von denen gehört? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht, aber die sollen auch erst später angekündigt werden. Das wird noch ganz interessant. Genau. Bevor wir jetzt hier verhadern, wir haben nämlich nur noch ein paar Minuten, würde ich sagen, dass ich erstmal Mass Effect Andromeda anschneide. Denn wer es mitbekommen hat, auf Origin Access konnte man tatsächlich Mass Effect Andromeda schon früher anspielen. Aber es ist auch sehr viel Kritik. Es hat tatsächlich sehr, sehr viel Kritik gehagelt über altbackende Animationen und auch sehr merkwürdiges Design, was zum Teil tatsächlich berechtigt ist. Ich habe es gespielt und es ist berechtigt. Die Animationen sind ab und zu schon echt merkwürdig, was auch, wie ich gehört habe, das soll man jetzt aber ein bisschen mit einer Prise Salz genießen, das Gerücht, jemand angestellt wurde für die Gesichtsanimation oder generell die Animation der Charaktere, die eine Person, die keine Ahnung hatte von Videospielproduktion oder Videospiel an sich. Und man merkt scheinbar auch, dass irgendwie auch etwas in Richtung Feminismus oder Neufeminismus in das Spiel mit eingeflossen ist. Denn etwas, das im Verhältnis zu den anderen Mass Effect-Teilen irgendwie merkwürdig ist, ist, dass plötzlich alle oder fast alle Charaktere irgendeine ethnische Abstimmung haben. Das soll nicht heißen, dass es schlecht ist, aber es scheint, als wäre dieser Einfluss wichtiger gewesen als ein gutes Spiel. Denn man merkt ganz deutlich, dass dieses Spiel kein Motion Capturing, nicht wirklich Motion Capturing benutzt wurde, was sehr schwach ist. Das ist bei modernen Spielen schon fast Standard. Und ja, es ist persönlich, einiges ist ein bisschen nervig, aber es ist ein sehr gutes Spiel. Es gibt Charaktere, die ich mag, Charaktere, die ich nicht mag. Das ist bei jedem wieder anders und ja, also ich würde sagen, wer Lust hat, sich das anzusehen, sieht sich das über Origin Access an, hat man 10 Stunden, um sich umzugucken, die man nicht unbedingt verwenden wird, je nachdem, wie man halt spielt. Und dann kann man da die Trials spielen für 4 Euro im Monat bei Origin Access. Kann man dann direkt nach einem Monat wieder kündigen, wenn man nicht danach noch trotzdem interessiert ist. Und dann sieht man sich das selber an, denn es ist jedem selbst überlassen. Es gibt Sachen, die nachteilhaft sind, die schlecht sind. Oder nur durchschnittlich. Und es gibt Sachen, die halt wirklich wie in den anderen Mass Effect-Teilen wieder da sind. Wie Charaktere, die einen schon zum Lachen bringen oder die man direkt anfängt zu mögen. Oder zu hassen. Ja, eben. Also es gibt Sachen, die einem gefallen. Es gibt hin und wieder Kommentare von Charakteren auch für einige Aktionen, die man macht. Wie zum Beispiel, ich bin über das gelandete Schiff gelaufen und dann hat der Pilot dieses, oder der Pilot dieses Schiffes sich dann erstmal gemeldet mit: Ernsthaft, Ryder. Rednecks. Und dann würde ich sagen, ja, das war eigentlich alles. Würde ich sagen, machen wir jetzt die Verabschiedung, denn wir sind tatsächlich ein bisschen unter Zeitdruck. Oh ja. Unüblich. Ist überhaupt nicht so beim letzten Mal. Ich würde sagen, das war's für heute. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.